wir machen doch ein Geschäft zusammen. Also, und da ist in Breisach uns angeboten worden, ein Kioskladengeschäft zu eröffnen. Mit Eisverkauf, mit Kleiderverkauf, mit allem drum und dran. Also ein etwas größerer Kiosk, sage ich jetzt mal. Das haben wir dann auch gemacht. Und haben dann ein Gespräch gehabt mit einem Herrn, der das dann verpachtet hat, also mit dem Verpächter. Und der Verpächter ist sehr, sehr gut bekannt in Breisach. Also er ist ein Breisacher. Ne? So, und dann ging das halt so weit, dass der gute Herr hat halt bei der Besprechung, die den Vertrag betrifft, hat er gelogen und hat uns eigentlich nicht alles gesagt, obwohl er ja in Hinweispflicht war. So, jetzt haben wir da unterschrieben. Das heißt, meine Lebensgefährtin hat unterschrieben. Und wir haben das Ding eröffnet und ich habe ihr das da alles aufgebaut. Und dann vergingen 6 Wochen und nach 6 Wochen stand die Polizei auf dem Platz und hat gemeint, ja, sie tun jetzt hier ein Alkoholverbot aussprechen. Dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, aber ein Kiosk lebt halt vom kleinen Schnapsverkauf und sowas, ne? Also was soll das? Hier ist auch 20 Jahre lang das gemacht worden. Warum jetzt auf einmal so? Spielt keine Rolle, das ist jetzt so und wenn Sie es nochmal sehen, dann gibt es eine sehr große Strafe. So, daraufhin sind wir hingegangen und haben das halt nicht mehr gemacht, ja, und haben, dadurch hat dann die Frau, also meine Lebensgefährtin, hat dann eine Umsatzeinbuße von 1.000 Euro die Woche gemacht, weil die Leute halt die Getränke wieder zurückgestellt haben, ist ganz klar, ne, keiner wollte das. Und dann fing die Mobberei richtig an. Dann kam die Polizei von Breisach und es sind nur 5 Beamte und die sind im ganzen Land bekannt. Das ist der Herr Ammann, Raimund Ammann, dann der Herr Kiss, der Herr Hübner, der Herr Pohl und der Herr Rauch und noch irgendeinen, da fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein. Die sind wohl bekannt dafür, dass die halt kriminelle Sachen machen, die zum Beispiel die Leute mobben, wie zum Beispiel der Herr Kiss hat es geschafft, in einer halben Stunde 9-mal in Schrittgeschwindigkeit am Laden vorbeizufahren, zu stoppen und die Gäste zu bepöbeln. Das heißt, damit sind die Gäste weggeblieben. Und die Umsatzeinbuße ist noch größer geworden. Das wollte sich dann meine Lebensgefährtin nicht gefallen lassen und hat gesagt, du, sie kommt sich halt verarscht vor, ne? Und habe ich gesagt, gut, dann geh zu einem Anwalt und lass dich beraten. Ich kann dir da nicht weiterhelfen, bitte. Und das hat sie gemacht. Ich stand zu der Frau Oertel. Die Frau Oertel hat es prüfen lassen, von der Staatsanwaltschaft, und ist eindeutig ganz klar rausgekommen, jawohl, der Vertrag ist eigentlich null und nichtig, müsste zurückgewickelt werden und der Mann müsste einen Schadensersatz bezahlen, und zwar diese Umsatzeinbuße. Das wird hochgerechnet auf diese 3 Jahre Pachtvertrag. Das heißt, es ist rausgekommen, 140.000 Euro müsste der bezahlen. Ne? Plus das, was eingebracht wurde in das Ladengeschäft. So, daraufhin hat sie die Klage entworfen, die Frau Oertel, und hat dem Mann geschrieben, er soll sich doch außergerichtlich mit uns auseinandersetzen und auch beziehungsweise das marode Gebäude, was halt sehr hohe Schäden hatte, wie zum Beispiel Wasser ist reingelaufen, zum Dach war undicht, die Wände waren riesig und er hatte halt auch einen hohen eine hohe Pacht haben wollen, ne? So, und da hat sie gesagt, wegen dem allen soll er sich doch mit uns in Verbindung setzen und soll das außergerichtlich klären, ansonsten reicht sie Klage ein. Sie gibt ihm 2 Wochen Zeit. Hat er sich nicht gemeldet. Dann hat sie ihm nochmal 2 Wochen Zeit gegeben, da hat er sich auch nicht gemeldet. Dann hat sie das von der Staatsanwaltschaft prüfen lassen, ob die Klage durchgeht und Erfolg hat. Das ist dann passiert. Die haben gesagt, jawohl, die Klage hat Erfolg. Daraufhin hat sie gesagt, ich gebe Ihnen jetzt nochmal bis Donnerstag Zeit. Wenn Sie sich bis dahin nicht gemeldet haben, dann wird Klage eingereicht und die Klage hat Erfolg. So. In dieser Zeit, in diesen 4 Wochen, haben wir ein Mobbing erlebt ohne Ende. Leute sind zu uns in den Laden gekommen, haben uns bedroht, haben uns beschimpfen, unter anderem auch Polizisten. Kamen die Polizisten mit Uniform? Nee, ohne Uniform. Also Polizisten in Privat oder Zivil in kamen Privat zu... Was haben die gemacht? Polizisten in Uniform kamen auch. Was haben die gemacht? Ja, die haben uns halt bedroht und haben uns gesagt, wir sollen hier verschwinden, wir werden hier unerwünscht, wir sollen verschwinden, sonst passiert was. Wir haben auch, also ich habe auch Fotos davon, wir haben Schmierereien an den Scheiben gehabt, verschwindet oder es passiert euch was. Wirklich, es war wirklich sehr unerträglich. Ja. Wie lange? Über diesen Zeitraum, seit die Frau Oertel diese Klage einreichen wollte, seitdem hat es angefangen. Das heißt, die Polizei hat Sie terrorisiert, als die Frau Rechtsanwältin Oertel ihre Klage fast fertig hatte oder schon eingereicht hatte? Nein, sie hat die Klage noch nicht eingereicht. Sie hat dem Herrn, dem Verpächter nur gedroht, dass sie es tun wird. Er soll sich doch außergerichtlich mit uns einigen. Und dann kam die Polizei. Und in diesem Zeitraum, in diesen 4 Wochen, wo sie ihm Zeit gegeben hat, sind wir bedroht, belästigt und alles worden, ja. Mhm. Und auf jeden Fall war es dann so, dass 2 Tage bevor, also am Donnerstag sollte Klage eingereicht werden und von Dienstag auf Mittwoch gab es einen mysteriösen Brand. Und zwar, das war so, ich habe alles aufgedeckt und eigentlich rausgekriegt und es ist auch schon zugegeben worden, vor Gericht sogar von diesen Polizeibeamten, aber ja, es ist nichts passiert, aber okay. Halt, was hat ein Polizeibeamter denn zugegeben? Dass er Urkundenfälschung begangen hat, dass er eine uneidliche Falschaussage gemacht hat und. Ich erzähle Ihnen das, wie das abgelaufen ist, also. Ja. So. Und zwar der Zeitungsausträger, so steht es im Polizeibericht von den ersten Polizisten, die am Tatort waren. Der Zeitungsausträger kam zu diesem Tag eine halbe Stunde zu früh. Er kam gegen 3:30 morgens. So. Der nahm einen Brandgeruch wahr, aber hat keinen Rauch und nichts gesehen. Nur einen Brandgeruch wahrgenommen. Hat sofort die Polizei verständigt. Daraufhin traf die erste Streife ein. Die sind ausgestiegen und haben dann das Gebäude, also so steht es in dem Polizeibericht drin von denen, haben das Gebäude dann überprüft und haben dann auch einen Brandgeruch festgestellt und wollten darauf hingucken, ob die Türen abgeschlossen sind. Sind dann im Keller und die Tür war abgeschlossen, dann sind sie oben hin und dann steht wortwörtlich drin, als wir die obere Eingangstüre überprüften, fiel uns ein Mann auf der anderen Straßenseite auf, der sich anscheinend versteckte. Als wir ihn entdeckten, rannte er Richtung Stadtmitte davon. Circa 10 Minuten später kam ein Auto mit dem amtlichen Kennzeichen bla bla bla und es stieg derselbe Herr aus, der zuvor weggerannt war. Wie es sich rausstellte, war es der Verpächter des Gebäudes. So. Ach so. Ja, genau. Und der Verpächter des Gebäudes wohnt gerade 2 Häuser weiter. Deswegen ist die Frage, warum geht er denn mit dem Auto zurück? Da wohnen gerade 2 Häuser, das sind vielleicht 1 Minute zu Fuß. Mhm. Ja, so, also, das steht in diesem Polizeibericht drinne. So, daraufhin ist dieser Verpächter ist dann an den Kiosk hingegangen und dann traf auch schon die erste Feuerwehr ein. So, im Keller von dem Gebäude ist eine Gasleitung. So, und im Keller war dieser Brand. Was für ein Brand? Konnte man in dem Moment ja nicht feststellen. Eine Gasleitung? Eine Gasleitung ist da? Ja, eine Erdgasleitung. Also ist es was ganz Gefährliches gewesen? Ja, ganz genau. Nur der Verpächter, und zwar war das so, am Anfang haben wir dem Verpächter Platz- und Hausverbot gegeben, weil wir haben ihn in der Nacht, also ich habe die Vermutung gehabt, es verschärft sich jemand Zutritt, wenn wir nicht da sind. Und wir sind weggefahren und sind gleich daraufhin wieder zurück und haben dann den Verpächter im Gebäude angetroffen, der uns dann mitteilte. Ich habe dann zu ihm gesagt, was haben Sie hier zu suchen? Da meinte er zu mir, ja, er wollte nur mal schnell das Sortiment durchschauen. Dann habe ich gesagt, sind Sie wahnsinnig? Dann haben wir zu ihm gesagt, hören Sie zu, wir werden alle Schlösser wechseln. Und Sie haben Platz- und Hausverbot. Und das hat der gute Mann auch schriftlich bekommen. So, daraufhin haben wir die Schlösser gewechselt. Das war alles in diesen 4 Wochen vorher. Wir haben die Schlösser gewechselt und die Versicherung ist gekommen und hat sich das angeguckt, ob das richtig gemacht wurde, da die Schlösser wechseln und sowas, ne? So, das war alles in Ordnung, also hat jeder davon gewusst. Und der Verpächter hat auch unsere Handynummern gehabt, alles. Bei diesem Brand, wo dort war, wo er weggerannt ist und ist wiedergekommen, hat er den Feuerwehrleuten dann erzählt, Sie sollen doch das Gebäude noch nicht betreten, da er die Schlüssel zu Hause hat. Man müsse die Türen nicht aufbrechen. Statt dass der gute Mann uns angerufen hat, wo wir gerade 5 Minuten entfernt wohnen, hat er so getan, als wenn er heimgeht und die Schlüssel sucht, kam dann mit Schlüsseln zurück, die natürlich nicht gepasst haben. Das hat er ja aber gewusst. Und er hat somit eine ganze halbe Stunde rausgehauen. Und die Feuerwehrleute wussten nicht, dass eine Erdgasleitung im Keller ist. Aber er wusste das. Er hat sie aber nicht darauf hingewiesen, sondern hat weiterhin gedrängt, die Leute vom Löschen abzuhalten. Sie dürfen nicht löschen. Und wir haben mit Feuerwehrleuten aus dem zweiten Löschzug gesprochen, die Anweisung von ihrem Feuerwehrhauptmann bekommen haben, im Auto sitzen zu bleiben, bis die Lage geklärt wäre. Und da habe ich gesagt, ja, und was habt ihr dann gemacht? Das haben wir auch auf Tonband aufgenommen. Dann hat er gemeint, ja, wir mussten dann draußen völlig unüblich, normalerweise ist der erste Löschzug dafür da, das Feuer zu löschen, und der zweite nur noch zum Aufräumen und Nachkontrollieren. Aber als wir eintrafen, ist nichts passiert, sondern der Verpächter hat weiterhin die Feuerwehr davon abgehalten vom Löschen. Also die durften das Gebäude nicht betreten. Und dann habe ich gesagt, ja, was habt ihr dann gemacht? Da meint er, ja, wir haben dann müssen draußen ein Flutlicht aufstellen vorm Gebäude. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er gemeint, ja, dann hat man gesehen, wie aus dem Keller schwarzer Rauch aufsteigt und in euren Verkaufsraum eindringt. Und als dann der schwarze Rauch oben zum Dach rauskam, hat er gesagt, so, jetzt dürft ihr rein. Und die Feuerwehrleute sind dann rein, haben dann die Tür aufgebrochen und haben dann gemerkt, dass das eigentlich gar kein Feuer ist, sondern nur ein Schwelbrand. So, jetzt ist die Frage, wie der Schwelbrand, wie ist der zustande gekommen? Also, die haben uns trotzdem immer noch nicht kontaktiert, die Polizei und so. Erst morgens um 7:30 klingelt es an der Tür, steht die Polizei da. Die erzählt uns, ja, in ihrem Kiosk hat es gebrannt und sie dürfen da jetzt nicht hin. Und hab gesagt, ja, das werden wir jetzt mal sehen, das gibt's ja wohl überhaupt nicht, was ist da passiert. Renn rein, zieh mir schnell was an und wir wollten gehen. Dann meinen sie, ja, jetzt müssen sie erstmal eine Alkoholkontrolle machen. Dann haben die bei uns eine Alkoholkontrolle durchgeführt und dann haben die uns fahren lassen. So, jetzt ist es so, wir sind dort angekommen und da sind dann zwei Polizisten da gewesen. Die haben uns dann davon abgehalten, das Gebäude zu betreten, ist ja auch kein Problem. Ich wollte ja auch da nicht rein, nur natürlich, Strullerei, Heulerei, Macherei. Und als ich mich dann richtig aufgeregt habe, weil ich habe wirklich sehr viel Arbeit in das Ding reingesteckt und bin ich von den Polizisten nur ausgelacht worden, richtig gellend ausgelacht. Und daraufhin habe ich, also neben dem Polizisten ist so eine Mülltonne gestanden, der habe ich dann einen Schlag versetzt, dass die auf die Wiese geflogen ist und daraufhin haben sie sich dann in ihrem Auto versteckt und haben Angst gehabt, dass sie eine auf die Mütze kriegen von mir. Kurze Zeit später hat dann die Frau Oertel, haben wir dann angerufen. Wir wussten ja, wir waren so fix und fertig, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Also hat sie gesagt, sie kümmert sich um alles. Sie hat dann die Versicherung verständigt und alles Weitere mit der Polizei abgesprochen. Und dann hat sie uns angerufen, hat gesagt, hör zu, heute Mittag kommt ein Brandermittlungsteam und dann wird ermittelt und ihr könnt dorthin gehen und falls die Fragen haben oder sonst irgendwas. So. Zuvor sollte der Versicherungsvertreter, wollte unbedingt Fotos machen. Der stand zu dem Laden hin und musste dann leider feststellen, dass der Laden nicht gesichert wurde, weder von der Feuerwehr noch von der Polizei. Das heißt, die ganzen Touristen, wo da drumherum liefen, sind in dort rein, sind da drinnen rumgestiefelt, haben sich genommen, was sie wollten und sind halt dann mal wieder gegangen, weil sie halt neugierig waren, ne? Man hat sie bestohlen? Was heißt bestohlen? So konnten wir das nicht feststellen. Wir haben halt dann später das aufgeschrieben alles, aber so konnten wir es nicht feststellen. Aber man hat halt anhand der Spuren, Fußspuren gesehen, dass halt viele Leute drin waren. Und die Leute haben auch ausgesagt, da sind Touristen rein und raus gelaufen. Ne? Neugierige. Und Fakt ist, dass normalerweise die Polizei muss das Gebäude so lange sperren, bis das geklärt ist und bis es wieder abzuschließen ist. Weil das ist ja ein öffentliches Gebäude, ein Ladengeschäft, ne? So, und das haben sie nicht gemacht. Und wir sind, bevor die Brandermittler gekommen sind, sind wir dorthin gefahren. Und dann sind wir schon von Leuten angesprochen worden, die uns das erzählt haben. Dann haben wir gesagt, ja, das ist ja toll, das ist ja nicht gerade so, ne? Weil da wird ja noch ermittelt und alles, ja, was ist denn das? Also sind wir um das Gebäude rum und haben uns das mal angeschaut. Jetzt haben wir im Keller zwei Kanister entdeckt. Die waren schwarz angemalt. Und zwischen den Kanistern lag ein Kugelschreiber. Und auf diesem Kugelschreiber, das war ein Werbekugelschreiber, da stand Brillenroll drauf. So, und der Brillenroll ist in diesem Gebäude, dem das gehört auch dem Verpächter und der wohnt dort auch. Ne? So, und da lag der Kugelschreiber. So, jetzt haben wir rausgekriegt, was heißt rausgekriegt, haben wir noch gar nichts, wir haben uns da gar nichts bei gedacht. Die Polizei ist ja dann gekommen, also die angeblichen Brandermittler, so wurden sie uns vorgestellt, also die kamen dann und haben sich vorgestellt, und zwar war das der Herr Ammann und noch einer seiner Kollegen, und die haben sich als Brandermittler vorgestellt, was sie im Endeffekt gar nicht waren, sondern es waren ja Polizisten vom Breisacher Revier. Und zwar einfache Schreibtisch-Pupsis. Ne? So. Aber haben sich da so ausgegeben. Wir kannten die ja nicht. So. Dann hat sich Folgendes abgespielt. Und zwar, die sind dann da rein. Dann haben die alle möglichen, da war ein Schuttberg in der Mitte, wo es gebrannt hat, wo der Brandherd war und sowas. Ne? Dann haben die ganzen Leitungen rausgerissen und haben sie auf den Schuttberg geschmissen, anstatt zu gucken, ob es vielleicht doch ein Kabelbrand war oder so. Nein. Und dann kam der Herr Ammann und hat gemeint, wir hätten eine Frage. Ich sagte, ja, bitte. Ja, ist das normal, dass da zwei Kanister liegen? Habe ich gesagt, nein, das ist nicht normal. Dann sind die hin und haben die Kanister dann eingetütet und mitgenommen. Und es waren zwei 20-Liter Kanister. Jetzt ist rausgekommen bei der Untersuchung, dass wohl 40 Liter Benzin in den Keller geflossen sind und dass die dann den Brand verursacht haben. So. Nur wenn ich 40 Liter in den Keller kipp und es anzünd, dann brennt's. Ja. Aber wenn das jemand macht, der genauestens weiß, wie man das tut, dann gibt's einen Schwelbrand. Und da habe ich mich gefragt, wer um alles in der Welt könnte sowas können? Also habe ich einen Feuerwehrmann gefragt und der hat gesagt, eigentlich kann das nur ein Feuerwehrmann, weil die lernen das, wie man damit umgeht. Und dann haben wir rausbekommen, dass der Herr So-und-so, der Verpächter, dass der schon über 20 Jahre bei der Feuerwehr ist. So. Dann habe ich mich gefragt... Halt, wer war das? Wer war schon 20 Jahre bei der Feuerwehr? Der Verpächter von dem Gebäude. Der ist schon über 20 Jahre bei der Feuerwehr Breisach. Ach so, er selbst, der Vermieter. Genau. Und der wurde zur Tatzeit am Tatort gesehen, ne? Ja, genau. Ja. Fakt ist, dass auch dieser Kugelschreiber, nachdem dann diese angeblichen Brandermittler verschwunden waren, war der Kugelschreiber auch verschwunden. Und ich habe sofort drauf angesprochen und habe gesagt, wo ist der Kugelschreiber? Aber die Beamten haben mich nur angelacht, sonst nix. Dann plötzlich geht die Eingangstür auf und dann meint so der Herr Ammann, kommen Sie mal her. Und dann bin ich zu ihm hin, habe ich gesagt, ja bitte. Und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie mal rein. Und habe ich gesagt, nein, Sie haben gesagt, wenn Sie hier ermitteln, darf keiner das Gebäude betreten. Sagt er, doch, Sie schon. Und dann sage ich, nee, das mache ich nicht. Und dann sagt er, doch, Sie müssen doch gucken, ob was fehlt. Kommen Sie doch rein. Und dann habe ich gesagt, nein, was, ich will das nicht, was wollen Sie von mir? Und dann sagt er, jetzt kommen Sie doch rein. Dann habe ich so einen Schritt reingemacht und dann hat er gesagt, kommen Sie noch einen Schritt. Dann habe ich noch einen Schritt reingemacht und meine Lebensgefährtin wollte mir folgen. Da hat der andere Beamte ihr ein Rennen gegeben und hat die Tür zugeschlagen. Aber richtig massiv, das hat einen richtigen Bums gegeben. Und dann standen die beiden Beamten vor mir und haben mich angegrinst. Und dann habe ich gesagt, was läuft hier? Ich will sofort raus hier. Und dann habe ich den einen Beamten habe ich zur Seite gestoßen und bin dann raus. Und habe ich zu meiner Lebensgefährtin gesagt, los, komm, wir gehen. Die haben irgendwas Dreckiges vor, da ist irgendwas, läuft da falsch. Und dann sind wir gegangen und als wir daheim waren, klingelt das Telefon. Wir sollen zurückkommen, sie hätten noch Fragen und es tut ihnen leid, was sie da gerade gemacht haben. Ich sagte, ja gut, okay, wir wollen ja helfen. Also sind wir wieder zurück. Und dann sind plötzlich 8 Beamte haben mich plötzlich auf dem Parkplatz umringt und haben gesagt, sie hätten eine Leiche gefunden, ich hätte jemanden umgebracht und den Brand hätte ich auch gelegt und deswegen müsste ich jetzt mit aufs Revier, sie müssten eine DNA nehmen. Und ich sag, was für eine Leiche? Weil um was geht es denn? Ja, das ist ganz egal, der Gerichtsmediziner ist schon da. Ich sag, hä? Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe nichts zu verbergen, ich komme mit, klar. Also bin ich mitgegangen und dann ist da ein Gerichtsmediziner gesessen und der hat mir dann gesagt, ja, hier geht alles mit rechten Dingen zu und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, also das weiß ich nicht so recht, ob das mit rechten Dingen zugeht, weil das ist schon alles sehr merkwürdig, ja. Die Beamten meinen, ihre Haare wären angebrannt. Dann habe ich gesagt, was? Wieso? Ja, weil sie das Feuer gelegt haben. Dann habe ich gesagt, ja, nee, habe ich nicht. Und dann sagt er, ja, ich werde sie jetzt untersuchen, dann werden wir das feststellen. Also hat er mich untersucht und guckt dann den Beamten an und sagt, es tut mir leid, aber ich kann weder thermische noch geruchs- oder sonstige verdächtige Spuren an diesem Herrn sehen oder auch sonstiges ermessen. Ich möchte, dass sie den Mann sofort gehen lassen. Und daraufhin zieht der Beamte, wo im Raum drinne war, zieht das Handy raus und ruft den Herrn Ammann an. Und der hat sich dann so aufgeregt und hat dann ins Telefon reingebrüllt, dass jeder in dem Raum hören konnte, was er sagt. Und er sagte, doch, ihr müsst ihm nur über den Kopf streichen, deswegen haben wir ihn doch reingelockt und die Tür zugeschlagen, dann habt ihr eure Rußspuren und dann habt ihr eure Spuren, dann haben wir ihn, dann haben wir ihn. Los! Ihr müsst ihm eine Probe von seinem Kopfhaar nehmen. So. Und daraufhin ist dann, wo dann der Gerichtsmediziner das gehört hat, ist der dann empört aufgestanden, hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, meine Herren, entschuldigen Sie, aber bei diesem Spiel spiele ich nicht mit. Lassen Sie den Mann sofort gehen. Und daraufhin war ich natürlich auch entrüstet und habe mich einfach umgedreht und bin davon gelaufen. Und ja, halt, halt. Und habe gesagt, nix, halt, lass mich in Ruhe, Mann. Und dann bin ich einfach gegangen. So. Wie wir rausgefunden haben, ist es so, dass der Herr Ammann, der ermittelnde Polizist, den Verpächter des Gebäudes, schon 40 Jahre lang kennt und mit ihm zusammen in die Schule gegangen ist. Und sie beide sind sehr gut befreundet. Das hat auch der Sohn des Verpächters, hat es gegenüber Zeugen zugegeben und hat es gesagt und hat gesagt, jawohl, die sind schon lange gut befreundet. Und so weiter und so fort. So. Der Herr Ammann ist hingegangen und hat, wir durften bis zum heutigen Zeitpunkt keinerlei Aussage tätigen, weder als Beschuldigte noch als Geschädigte. Die Versicherung hat uns gar nichts bezahlt, aber der Herr Krui, also der Verpächter des Gebäudes, hat um die 70.000 Euro für 50 Quadratmeter erhalten. Zum Renovieren. Ne? Mhm. So. Ja. Auf jeden Fall die Polizei Breisach, also der Herr Ammann, ist mit ihm gut befreundet und 40 Jahre bekannt und mit ihm schon in die Schule gegangen. Und deswegen hat er dann auch zugegeben, deswegen hat er das gemacht und hat dann diese Aktennotiz, also diese Aussage dieser zwei Beamten, das sind glaube ich vier Blätter oder sowas, daraus hat diese erste Akte bestanden. Die erste Akte hat er auf die Seite gelegt und hat einfach eine neue geschrieben. Er hat einfach eine neue geschrieben. Und er hat in der neuen hat er alles umgeschrieben und hat es so geschrieben, um mich und meine Lebensgefährtin, um zu gucken, um uns zu belasten, wo es nur geht. Also irgendwie irgendwas, zum Beispiel, er ist hingegangen und hat Zeugen vernommen. Er hat Zeugen zu sich bestellt, hat eine Tonbandaufnahme gemacht. Und während der Tonbandaufnahme, das haben die Zeugen dann auch ausgesagt, uns gegenüber, ist der Herr Ammann hingegangen. Das, was ihm nicht gepasst hat, hat er einfach zurückgespult und hat dann weiterhin schön aufgenommen. So, bis er das so zusammengefummelt hatte, wie es halt, bis es halt passt, ne? Mhm. So, und daraufhin ist er hingegangen und hat dann keine Zeugenaussage gemacht und hat die dann von dem Zeugen unterschreiben lassen, weil dann hätte ja der Zeuge gesagt, das habe ich ja niemals gesagt. Sondern er ist hingegangen und hat dann einfach nur eine Aktennotiz gemacht. Und die zweite Akte besteht eigentlich 90% aus Aktennotizen. Und zwar von dem Herrn Ammann, der dann geschrieben hat, Zeuge so und so hat das und das ausgesagt. Unterschrieben, Ammann. So, der Einzige, der das normalerweise zu Gesicht bekommt, ist ja der Staatsanwalt, dachte er. Aber wir haben uns das auch geben lassen. Und sind dann zu diesen vermutlichen Zeugen hin und haben denen die Aussage vorgelegt, weil wir die nämlich kennen, das waren nämlich Geschäftsleute, und die sind aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, es ist gefälscht, der Mann hat es gefälscht, Wir haben sogar schriftlich von jemand, von einer Tankstelle Schneider in Ehringen, haben wir sogar schriftlich, dass der Herr Ammann das gefälscht hat und dass die Aussage nicht so ist, wie es sein müsste. Haben Sie das von allen Zeugen schriftlich? Nein, nicht von allen, aber viele haben halt dann mündlich dazu ausgesagt und haben gesagt, ja, das ist falsch, das stimmt nicht. Und wenn man sich halt die Akte anguckt, das wäre halt ziemlich mühsam, das zu tun, weil die Akte, er hat es tatsächlich geschafft, über 170 Seiten zusammenzutragen, ne? Gefälschtes Material. Dann ist man hingegangen, hat gesagt, ja doch, ich werde damit in Verbindung gebracht. Ich war das. So, daraufhin habe ich gesagt, also gut, dann untersucht doch die Kanister nach Spuren, DNA oder sonst irgendwas. Das haben sie gemacht, die Kanister wurden an die 5-mal untersucht und man hat nichts gefunden, außer eine DNA. Man hat eine gefunden. Aber die Frau Oertel hat dann gesagt, sie wollte doch gern mal wissen, ob die DNA nicht dem Verpächter zuzuordnen ist. Daraufhin hat der Verpächter sofort, also was heißt der Verpächter nicht, sondern der Herr Ammann, sofort eine Aktennotiz gemacht, dass es ja sein könne, dass er die Kanister angefasst hätte in der Brandnacht. Und somit wäre die DNA dann zu erklären. So, das hat er dann einfach geschrieben. Und damit war das dann für den Staatsanwalt, okay, ist in Ordnung. So, und dann ging es weiter. Also er ist dann hingegangen und hat dann versucht, dass wir uns nicht mehr auf diese wesentliche Sache konzentrieren können, ist er einfach hingegangen und hat uns alle möglichen Scheißdreck vorgeworfen. Da kamen dann Strafzettel ins Haus. Dann richtige Schikaniererei, richtig extrem. Dann, ich habe vor 4 Jahren, habe ich ein Dokument unterschrieben. Eidesstattliche Versicherung, genau. So. Und plötzlich kommt dann die Anzeige und Anklage von dem Herrn Rauch, also seinem Kollegen, ne? Ich hätte da falsche Angaben gemacht. So, ich bin angeklagt worden, das ging vor Gericht und man wollte mich tatsächlich 2 Jahre dafür ins Loch stecken. Ne? So, jetzt ist aber rausgekommen vor Gericht, dass der Herr Obergerichtsvollzieher Becher aus Breisach dieses Dokument gefälscht hat. Und der Herr Obergerichtsvollzieher Becher ist tatsächlich vor die Richterin gestanden und hat gesagt, jawohl, ich habe in gutem Gewissen dieses amtliche Dokument gefälscht. Hat er gefälscht gesagt? Ja, das hat er gesagt, das ist wirklich wahr, alle im ganzen Saal, alle, Dann bin ich aufgestanden, war empört und habe gesagt, so, Sie wollen uns jetzt hier weismachen, dass Sie dieses Dokument gefälscht haben, tatsächlich gefälscht haben, jawohl. Er sagt, jawohl. Daraufhin sagt die Richterin, ist in Ordnung, Sie können gehen. Dann sage ich, ach ja, jetzt ist in Ordnung, Sie können gehen. Und mich wollte er 2 Jahre ins Loch stecken, seid ihr noch ganz bei Trost oder was? Dann habe ich gesagt, und er kann gehen. Ihm ist nichts passiert. Er ist weder strafrechtlich verfolgt, noch ist er aus dem Amt enthoben worden oder sonst was, sondern er hat sich 2 Wochen später ein neues Auto kaufen können. Gibt es darüber auch ein schriftliches Protokoll der Richterin? Diese schriftliche Protokolle, jetzt kommt nämlich der Hammer. Und zwar hinterher kam die Staatsanwaltschaft, in einer Pause kam die Staatsanwaltschaft zu mir und habe gesagt, ich habe es euch gesagt. Ich habe euch vor der Gerichtsverhandlung gewarnt, wenn ihr das macht, wird das rauskommen. Und habe ich gesagt, warum lasst ihr uns nicht in Ruhe, was soll das? Daraufhin hat sie gemeint, ja, wenn ich Stillschweigen über die Sache bewahre und das Gesicht des Gerichtes wahre, dann werden die Schikanen der Polizei Breisach sofort aufhören. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Was haben Sie jetzt gerade zu mir gesagt? Sie wollen mir jetzt weismachen, Sie wissen von diesen Schikanen, die gegen uns machen? Dann habe ich gesagt, wie unverschämt ist denn das? Dann habe ich gesagt, nein, werde ich nicht. Fertig. Und dann hat sie gemeint, dann ist der Anwalt nochmal zu mir gekommen, mein eigener Anwalt, das war damals der Herr Jens Jansen aus Freiburg, und der ist zu mir gekommen und hat gemeint, ja, er möchte doch gerne, dass ich das jetzt so annehme, weil sie hat so ein Problem und sie wollen jetzt diesen Tag aus den Gerichtsakten streichen, als ob das nie stattgefunden hätte. Und ich soll das doch annehmen, dann wäre endlich Ruhe und Schluss. Dann habe ich gesagt, die lügen. Sie werden weiterhin provozieren, sie werden weiterhin schikanieren, das wird weitergehen. Die lügen 100%. Und ich lasse mir das nicht gefallen. Und daraufhin hat dann meine Lebensgefährtin gesagt und deren Schwester, ich soll es doch machen. Also habe ich eingewilligt. Und ja, daraufhin ist auf jeden Fall das dann eingestellt worden. Und zwar mit einer Strafe. Ich soll 250 Euro an eine gemeinnützige Stelle bezahlen. Und die Lebensgefährtin hat gemeint, ja, sie übernimmt es. Ich soll weiterhin meinen Mund halten. Doch zwei Wochen danach gingen die Schikanen halt weiter. Und dann habe ich gesagt, seht ihr, sie haben gelogen. Hallo? Ja. Ah, sie sind noch dran. So, dann ging das weiter. Und zwar also mit den ganzen Strafzetteln und Galama. Und dann habe ich rausgekriegt, dass der Herr Kiss sich mit Schwarzarbeitern seine Terrasse hat plätteln lassen. Dann der Herr Rauch fährt rum in Zivil mit dem Polizeiwagen und benutzt den auch im für seine privaten Zwecke. Alles Tod und Teufel, aber man kommt nicht an. Bei der Gerichtsverhandlung, da gab es nochmal eine, und zwar deswegen, weil aufgrund dieser Sache, Entschuldigung, hat man 5 Monate nach diesem Brand gemeint, man müsse jetzt eine Hausdurchsuchung bei der Lebensgefährtin machen. So, daraufhin sind sie dann gekommen und der Hammer ist, der Hausdurchsuchungsbefehl war gefälscht vom Herrn Ammann. Und vor Gericht ist das auch rausgekommen, das hat der Herr Ammann dann auch zugegeben und die Richterin meinte nur, ja, man hat sich ja hinterher dann einen richtigen ausstellen lassen. Ja, also so ist das dann abgetan worden. Und zwar ging es darum, die haben während der Hausdurchsuchung haben sie kleine Munitionsteile aus dem Ersten Weltkrieg gefunden, die meine Lebensgefährtin auf dem Spaziergang gesammelt hat und wollte das auch abgeben. Das war schon abgesprochen mit dem Rechtsanwalt. Der Abgabetermin war auch schon vorbereitet, aber dazu ist es nicht gekommen, weil vorher diese Hausdurchsuchung war. So, jetzt hat man mit allen Mitteln versucht, mir diese Sachen zuzuordnen. Konnte man aber nicht, weil ich ja hier gar nicht wohnhaft bin. Also hat der Herr Ammann versucht, es dann so hinzustellen, dass ich hier doch wohnhaft wäre. Ist aber halt nicht so. Und dennoch hat man versucht, mir eine Strafe von 400 Euro zu geben, weil ich doch angeblich Zugriff auf die Sachen hätte. Und aus diesem Grund, ganz einfach. Und vor Gericht ist rausgekommen, also die zwei Beamten, der Herr Rauch und der Herr Ammann, haben eine uneidliche Falschaussage gemacht. Das ist dann auch hinterher rausgekommen, wo eine andere Zeugin ausgesagt hat. Und dann ist rausgekommen, dass sie das gemacht haben. Dann hat der Rechtsanwalt von mir, der Herr Bohmann, hat dann Einspruch eingehoben, hat gesagt, er möchte, dass das strafrechtlich verfolgt wird. Daraufhin hat die Richterin gemeint, ach, die Beamten haben das bestimmt nicht so gemeint. So, und damit war die Sache erledigt. Auch gefälschter Hausdurchsuchungsbefehl. Dann ist der Herr Ammann ohne Genehmigung nach Frankreich gefahren mit dem Polizeiwagen und hat dort einen 65-jährigen Mann unter Druck gesetzt. Der solle doch gegen mich aussagen, ich wäre ein Waffenhändler. Der hat gesagt, um Gottes Willen, nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Und der hat den so unter Druck gesetzt, dass der Mann eine Woche ins Krankenhaus musste, ne, nach seinem Besuch. Das ist vor Gericht dann nicht gewertet worden und abgetan, einfach abgetan. Und so läuft es hier weiter. So, und die anderen Sachen, dass jetzt zum Beispiel, das hängt alles mit diesem Brand zusammen. Uns ist gesagt worden, diese Mobberei, die ist nur deswegen, weil wir den Polizisten keinen Gratis-Kaffee und Gratis-Frühstück als geschenkt haben. Und da habe ich gesagt, ja wieso, warum sollte ich das tun? In Breisach ist das so. Ja, das war die Antwort. Und jetzt wissen wir halt wirklich, also wir sind da ziemlich am Ende und die Mobberei geht halt weiter, ne? Also von wegen von kleiner Strafzettel oder Bepöbelung, dann werden wir auch von Polizisten bedroht und belästigt und man kann nichts machen. Also sobald man irgendwie versucht, das anzuzeigen oder so, dann wird es abgewürgt. Ganz einfach. Weil, wie wir rausgekriegt haben, der Herr Ammann, der kennt die Richterin in Breisach sehr gut Und der kennt auch die Staatsanwaltschaft in Freiburg sehr gut. Und dann wird da halt ein bisschen Vetterleswirtschaft und dann wird da halt Mauschel, Mauschel und zum Schluss kommt da gar nichts raus. Auch Sachen, die wir öffentlich machen wollten, Wahrheiten, haben wir öffentlich gemacht in Breisach aktuell. Das gab einen riesen Wind und daraufhin hat Breisach aktuell gesagt, nein, wir wollen es nicht mehr, weil wir müssen euch was gestehen, wir arbeiten mit der Badischen Zeitung zusammen. Dann habe ich gesagt, ach so, das ist ja toll. Ja, und die Badische Zeitung arbeitet mit dem Herrn Ammann zusammen. Ja, und damit war das dann auch abgewürgt. Ganz einfach, so läuft es hier in Breisach und Umgebung. Und was meint die Frau Rechtsanwältin Oertel? Sie sagten eben, sie wollte eventuell ihren Beruf so nicht weiterführen? Ja, ja, weil die ist fix und fertig, ne? Die ist fix und fertig, die ist auch unter Druck gesetzt worden. Und daraufhin, ich habe das gemerkt und habe gesagt, Frau Oertel, Entschuldigung, aber wir sind sogar per Du gewesen. Und da sage ich, arbeitest du jetzt mit der Staatsanwaltschaft zusammen, weil du Angst hast? Dann sagt sie, also gut, ich gebe es zu, ja. Dann habe ich gesagt, dann ist das jetzt hier beendet. Dann möchte ich, dass das Mandat sofort niederlegst, ist fertig. Und dann bin ich dann auch gegangen. Sie hat sich auch dafür dann entschuldigt später und so. Aber als Rechtsanwältin in der Sache wollten wir sie dann nicht mehr und haben dann jetzt den Herrn Bohmann eingeschaltet, der das auch mitgekriegt hat und hat sich halt auch aufgeregt und hat gesagt, das geht nicht. Das geht nicht, das ist ja unfassbar, was sich da abspielt. Das ist ja unfassbar. Und niemand tut was dagegen. Und jeder in Breisach, jeder Bürger, jeder weiß es. Jeder weiß es. Und es ist ganz bekannt, auch die Polizeireviere Emmendingen und Lahr und sowas, wenn sie dort mal eine Anfrage machen über Breisach, die winken ab und sagen, um Gottes Willen, die Breisacher. Ja, korrupt. Und jetzt, was dagegen tun? Was? Und da habe ich eben sie gefunden, habe gedacht, ihnen muss ich jetzt unbedingt die Geschichte erzählen, weil das ist krank. Das ist richtig, die sind richtig krank, sind die. Haben Sie eine Videokamera? Eine Videokamera? Ja. Nee. Ich bereite zurzeit eine große Postsendung an sämtliche Landtagsabgeordnete in ganz Deutschland vor. Ja. Bundestagsabgeordnete alle unter der entsprechenden Adresse Partei Landtag. Weil das nämlich in wenigen Päckchen auszusenden ist und die müssen das ja weiterreichen. Ebenso an die Privatadressen von den Richtern vom Bundesverfassungsgericht, die im Rotary-Club sind. Das die haben wir versucht, wir wollten hallo, ja, dieses hallo, Gericht hallo. Menschenrechte oder was. Hallo, ja? Außerdem die vielen Richter vom Bundesgerichtshof, Privatadresse, okay. Dann Generalbundesanwalt, Privatadresse. Und auch Sandra Maischberger, Privatadresse, auch Rotary Club. Und einige andere Herrschaften. Und dann werde ich diese Herrschaften auffordern, dass sie zu diesen ganzen Dingen, ich habe ja mehr ermittelt als das, schlimmere Dinge noch, dass sie dazu Stellung nehmen. Und ich werde dann diese Herrschaften dementsprechend dann bewerten als beispielsweise OCF-tauglich. Das heißt, dass sie imstande sind, einer organisierten kriminellen Formation angehörig zu sein. Das ist eine Übersetzung für OK, organisierte Kriminalität. Ja, das denke ich. Das ist ja schon so richtig organisiert. Das ist doch kriminell, was die machen. Aber nicht alle machen das mit. Es gibt ja einige Aussteiger und man muss natürlich eine große Lobby gründen. Und so werde ich da etwa so 1000 Briefe loslassen. Dazu natürlich auch die Herrschaften Justizminister und wie sie alle heißen. Und nach meiner Erfahrung hat es immer ein bisschen gebracht. Ich hatte mal eine Kettenrechtsbürgerin als Richterin, als Gegnerin. Die hat nur Rechtsbürger begangen. Ja, das hat die Richterin auch. Hallo, ich konnte das genau nachweisen. Ja, konnten wir auch. Und das habe ich jetzt an das Justizministerium geschickt und gedroht, dass ich deutschlandweit dagegen sie protestieren werde. Nach ungefähr 3 Tagen war die Richterin weg. Ich bekam eine neue und habe das erste Mal ein Verfahren gewonnen. In Nordrhein-Westfalen. Aha. Also es hat in Nordrhein-Westfalen geklappt. Man muss natürlich mit aller Gewalt gegen solche verbrecherischen Machenschaften vorgehen. Aber wichtig ist, dass sie das, wenn möglich, niemals selber machen. Ja, ja, das habe ich gemerkt, weil die Mobberei, die wird immer schlimmer, ne? Richtig, man muss das verfilmen, man muss es in die Öffentlichkeit bringen. Also diese Richterin, die hat es auch gemacht und nicht nur das, sondern wo sie dann gewusst hat, dass die eine Straftat begangen haben, hat sie ja eigentlich im Amt Strafvereidelung begangen, weil sie das nicht geahndet hat, ne? War es eine Strafrichterin? Ja. Dann war Strafvereidelung sogar im Amt? Genau. Nur genau, wenn, das nur, hat der Rechtsanwalt von mir auch gesagt. Wenn, aber es wenn ist ein, nichts passiert. Ja, wenn eine Person nicht für die Strafverfolgung zuständig ist, dann ist es Strafvereitelung. Und wenn sie für die Strafverfolgung zuständig gewesen wäre, Strafvereitelung im Amt. Ja, das hat sie begangen. Sie hat auch eine Rechtsbeugung begangen. Und zwar hat sie einen Zeugen, einen Entlastungszeugen, hat sie versucht zu kontaktieren und hat es nach dem Versuch des Kontaktierens nicht mitgeteilt, sondern hat gesagt, ah, der wäre jetzt irrelevant für uns. Und bei mir war es so, ich hatte mal ein Strafverfahren gegen mich, da hat die Richterin den Rechtsanwalt angerufen und daraufhin war er nicht mehr willig, für mich tätig zu sein. Ja, das haben wir auch schon. Und das war der Lutz Schäfer in Riegenroth. Aha. Das haben wir auch schon. Sowas haben wir auch schon mitgemacht. Also, dass irgendwelche Stellen, zum Beispiel zum Beispiel Bild-Zeitung oder sonst irgendwelche Zeitungen, die wollten echt darüber berichten, auch Stern-TV, die waren sogar hier. Die haben sich diese Beweise angeguckt, wir haben es ja schwarz auf weiß. Und plötzlich haben die sich nicht mehr gemeldet. Dann habe ich nachgefragt, dann hieß es, nein, wir können das nicht mehr machen, wir haben einen Stopp gekriegt. So. Ja, aber von wem? Ja, von irgendeinem Staatsanwalt wahrscheinlich. Nee. Stopp bekommt man immer von irgendeinem Vorgesetzten. Sie müssten mal nachfragen, bei diesen Leuten, die bei Ihnen waren, wer hat Ihnen denn diesen Stopp verteilt? Entweder war es aus irgendeiner Behörde, man hat Ihnen gedroht, oder es waren die eigenen Vorgesetzten innerhalb des Medienunternehmens. Ja, aber was macht man gegen diesen korrupten Polizeibeamten? Was kann man gegen, weil der wird richtig schlimm, der ist richtig schlimm, der ist verrückt. Der macht es ja nicht nur mit uns so. Es gibt ja beispielsweise ganz viele Leute, wo das so ist mit dem. Ja, kennen Sie, wie viele Leute können Sie denn als Zeugen zusammenbekommen? Bestimmt 10 Leute. Ja, dann geht, ja, wenn es 10 Leute sind, dann geht's auch. Also der hat nicht nur das, sondern der ist schon in Wohnungen eingedrungen einfach so und alles solche Sachen, ja, und der skaniert die Leute und der macht, was er will. Er steht über dem Gesetz, weil er der Herr Ammann ist. Deswegen, so ist der. Das ist kein Witz und das weiß auch jeder, weiß das. Jeder. Aber sind denn die anderen Leute, die Sie kennen, die auch Geschädigte sind, bereit, vor einer Kamera auszusagen? Das weiß ich nicht. Gemeinsam, also gemeinsam. Ich wär dazu bereit, mir ist das egal. Ich mach das, aber ich möchte halt, dass auch was passiert gegen diese Leute, weil ich renne hier gegen Windmühlen. Wir haben Sie denn alles. Haben Sie auch Straferzwingungsverfahren versucht? Ich weiß gar nicht, was es ist. Also nach einer Strafanzeige kommt dann beispielsweise die Einstellung der Staatsanwaltschaft, dann gibt es die Beschwerde, dann geht es zur Generalstaatsanwaltschaft, dann geht es wieder zurück und dann haben Sie innerhalb 4 Wochen die Möglichkeit des Klageerzwingungsverfahrens. Ja, wenn ich Sie gerade unterbrechen darf, Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber sobald Sie irgendwas gegen diese 5 Personen vortragen, irgendwas, dann wird es ganz, ganz schnell, abgekappelt, als ob das nie passiert wäre. Anzeigen werden fallen gelassen, die werden unter den Teppich gekehrt und der Hammer ist, Anzeigen werden nicht mal aufgenommen, weder von einem Rechtsanwalt, die Oertel heißt oder Bohmann oder wie auch immer oder auch von Leuten wie mir oder meiner Lebensgefährtin. Anzeigen werden einfach nicht entgegengenommen, einfach nicht gemacht und sie können nichts dagegen tun. Und wenn Sie auf ein anderes Revier gehen, dann sagen die, ja, wir sind für den Landkreis nicht zuständig, dann müssen Sie in den Landkreis gehen. Und können Sie, so können das Sie, gemacht, ja. So machen die das. Können Sie den Herrn Bohmann empfehlen? Ja. Der würde solche Fälle auch wieder annehmen? Ja, mit Sicherheit. Das denke ich mal, ja. Er hat auch mit mehreren solchen Fällen schon zu tun. Das ist wichtig. Ich suche ja dauernd Leute zum Weiterempfehlen. Mhm. Also mit Sicherheit. Und der Herr Bohmann ist da auch richtig gut trenne und der ist auch nicht auf den Mund gefallen, sage ich mal. Und wenn ich es jetzt mal so vorsichtig sagen darf, er ist für viele von Hells Angels tätig. Mann, wie weit sind Sie von Murg weg? Murg? Ja. Um Gottes Willen, wo ist Murg? Nähe Bodensee, Basel. Murg bei Henna. Nähe Bodensee, Basel, circa 100 Kilometer. Zwischen 80 und 100 Kilometer wäre kein Problem. Warum? Ja, da ist der Sitz einer Rechtsanwältin, die auch noch im gleichen Sumpf sich bemüht. Die heißt Claudia Greta. Aha. Und ja, soll ich zu dieser mal hingehen, oder? Ich wollte das deswegen wissen, weil normalerweise es möglich sein sollte, dass sie sich mal treffen und eine neue Interviewserie machen. Mhm. Ich hatte der Frau Greta schon mal eine Kamera geschickt und sie hatte Interviews gemacht, aber sie hat sich die Kamera selbst eingestellt, mir die Kamera zurückgesendet. Mhm. Das Interview finden Sie im Internet unter Claudia Greta in der Suchmaschine sofort. Okay. Und Claudia, bei ihr kann ich so ein Interview dann machen oder wie? Oder? Ich würde Ihnen nochmal eine Kamera schicken. Mhm. Und dann würden Sie sich gemeinsam dort treffen können. Ja. Und das umfangreich filmisch festhalten. Okay. Okay. Es wäre halt gut, wenn man halt die Örtlichkeit auch filmen könnte. Ja, sicher. Ich habe eine kleine Kamera. Mhm. Das ist ein kleiner Fotoapparat, der macht aber gute Filmaufnahmen. Ja, okay. Es ist HD. Vielleicht besorge ich mir noch eine bessere Kamera. Und anders geht's nicht, weil immer die Reisekosten sonst ja, zu groß wären. Ja, und dann wären. Kann man gegen diese Leute wirklich vorgehen. Also das und geht, also oder? Man muss andere Mittel wählen, aha, andere Wege gehen, wie zum Beispiel diese etwa 1000 Briefe an die Landtagsabgeordneten, damit mal etwas passiert. Denn wenn ja, die nicht reagieren sollten, dann werde ich die Herrschaften als Schaffer eines totalitären Staats hinstellen mit Name und mit Webseite. Ich glaube, das sind wir schon lange. Weil ich habe so das Gefühl, dass sie, ja, wir sind der zweite DDR-Staat und das ist noch schlimmer. Jetzt machen sie es richtig. Und zwar schlimmer wie damals in der DDR. Da haben sie gewusst, was das abläuft. Das Problem haben sie dort in ihrer Region. Es ist eine Region bei ihnen. Das Problem liegt in der Region. Jetzt möchte ich mal wissen, wer ist bei ihnen? Alles CDU. Wie lange schon? Wie lange? Ja, aber richtig. Wie lange? Die Leute sagen, da wählt man CDU, das wählen wir schon immer und das wird auch weiterhin so sie. So reden die. Ja. Wie lange schon? Ein Moment. Meine Lebensgefährtin ist gerade gekommen. Kann ich die gerade mal fragen? Du, wie lange wählen die Leute hier schon CDU? Oh je, da war sie noch klein und sie ist 45 Jahre alt. Okay. Ja, also gut seit bestimmt 25, 30 Jahren. Dann haben sie da einen CDU-Staat. Ja, und zwar richtig. Richtig extrem. CDU und in Freiburg gibt es einen Kreis, da ist nur SPD. Nur SPD. Und da sind ja alle ganz, ganz lieb, die rot gefärbte Haare haben und so. Das sind die ganz, ganz lieben. Die können sich auch alle möglichen Straftaten erlauben. Und alle anderen, wie Rocker oder sonstige Leute oder sonst was, die sind ganz böse. Ja, so sieht es da aus. Ja, und es ist auch wohl bekannt. Und es ist auch bekannt, dass die SPD und die CDU Gemeinschaften von Linksextremen, sage ich, wie zum Beispiel Antifa Freiburg, unterstützen. Die werden unterstützt. Es werden sogar in Freiburg Züge bereitgestellt für die 1. Mai-Fahrt, für die Demo in Berlin. Und zwar gratis. Diese Leute dürfen alle gratis nach Berlin fahren, um alles kaputt und in Dutt zu schlagen. So, schön. CDU und SPD. Ja. So ist es hier. Wichtig, Folgendes. Haben Sie eine Chronik in der ganzen Sache? Nee. Sie müssten auf einem Textdokument im Computer eine Chronik machen. Anfang, Überschrift und dann jahreweise mit Datum, was ist passiert. Oje, da komme ich ja aus dem Schreiben gar nicht mehr raus. Ich könnte, glaube ich, ein tausendseitiges Buch schreiben. Ja gut, auch nicht schlecht. Aber Sie hatten ja jetzt das meiste erstmal erzählt. Und das ließe sich in ein paar Themen kurz zusammenfassen. Also ich kann Ihnen das, was ich jetzt berichtet habe, was da genauestens ist, ja, ich habe jetzt noch viele Sachen ausgelassen zwischendrin, was jetzt nicht so wichtig war, aber ich könnte Ihnen das genauestens nochmal alles aufschreiben, ist gar kein Problem, und Ihnen dann per E-Mail zusenden. Das, ja, das kann ich auch machen. Woher haben Sie meine Telefonnummer? Aus dem Internet. Ich bin zufällig auf Sie gestoßen, weil ich den Namen Raimund Ammann eingegeben habe. Ja, verstehe ich. Ich habe ja auf meinen Webseiten 85.000 Suchbegriffe. Ja, genau. Und dann kamen Sie und dann dachte ich, oh mein Gott, wie toll, es gibt tatsächlich jemanden, der was dagegen tun kann. Ja. Ja, und ich hoffe, dass man wirklich was tun kann, weil, wie gesagt, wir sind wir haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angeschrieben. Das reicht leider nicht. Und in Straßburg. Und wir wollten einen Vorsprachetermin. Und weil das, was die Beamten hier treiben, das geht schon gegen die Menschenrechte. Jetzt habe ich eine Bitte an Sie. Und wissen Hallo. Sie, was wir bekommen haben? Ja? Nichts. Ja? Nicht mal keine Zusage, keine Absage, sondern Sie haben das einfach unter den Teppich gekehrt. Es gibt Dinge, die noch weitaus schlimmer sind als Ihr Fall. Aha. Und ich empfehle Ihnen jetzt eine Internetseite, die heißt kriminalstaat.de. Okay. Und dort klicken Sie bitte auf 29. Auf 29, okay. Und dann empfehle ich Ihnen noch die 30 und die 39. Ich schreibe mir das jetzt mal auf. Also kriminalstaat.de? Ja. Okay, und dann auf die 29. Ja, dann die 30. Ja. 39. Ja. 40. Ja. Und da empfehle ich Ihnen, dass Sie bei diesen Interviews erst einmal nur die ersten 5 Minuten hören. Oder 10 Minuten, Sie wissen dann, worum es geht. Okay. Und dann telefonieren wir nochmal. Okay. Und einen Bericht von Ihnen, mhm, per E-Mail, so eine Chronik brauche ich. Okay. Und jetzt will ich mir mal Ihre Nummer aufschreiben, Telefon, war das jetzt genau mit vor? Da war, das ist 07662. 94. 96. 96. 67. 67. Ja. Der Name? Der Name ist Schubnell Michaela. S-C? S-C-H-U-B-N-E-L. Schubnell. Vorname? Michaela. Und mein Name ist Marc Scheel. Also Matthias. Das meine ich ja, Marc. Matthias, Matthias, nicht Marc. Matthias. M-A-T-H. Also mit T-H geschrieben. Scheel mit zwei E und einem L. Ja, habe ich. Okay. Das ist auch Freiburg. Ja, also weil es wird wirklich, also es wird so extrem ist es im Moment, dass die Polizisten sogar auf offener Straße von den Leuten hier beschimpfen und bespuckt werden. Und die machen nichts dagegen. Ich selbst war schon dabei und habe das auch gemacht. Ist wichtig, machen Sie mal entweder eine Zeitungsanzeige. Es gibt ja diese kostenlosen... Nehmen nicht mehr an. Hallo, nehmen Sie nicht mehr an. Hallo. Ja. Es gibt doch die kostenlosen, ich wollte das ja korrigieren, kostenlosen Internetzeitungen, die, okay, sich auch mit Freiburg beschäftigen, wo man manchmal noch was eintragen kann. Da gibt es dann Möglichkeiten wie Foren oder Kleinanzeigen, die man online machen kann. Aha. Mit Freiburg und suchen dann Menschen, die in diesen Dingen Zeuge sein wollen. Aha. Oder Sie können auch eine Zettelverteilung machen. Da können Sie vielleicht 1000 Zettel mal drucken. Ja. Machen die in einem Koppelladen durch zwei, machen wieder 5 Zettel draußen, verteilen die dann dort, wo es wohl extrem sein könnte, und machen eine Lobby, einen Interessenkreis, so einen Stammtisch auf, wo man sich regelmäßig trifft. Sie müssten unbedingt sich dort zusammenschließen. Wir haben Namen eingegeben von Polizeibeamten, deswegen tue ich das immer, wenn ich irgendwie auswärts bin. Von Polizeibeamten, und auf einmal ist das Computerbild weiß geworden und dann schwarz und dann ging gar nichts mehr. Nur wegen diesen Namen. Und dann ist einer von der Telekom gekommen, weil dann auch bei dieser Box, wo da draußen steht, ne, wo DSL anzeigt, da waren auch alle Punkte weg. Und da ist einer gekommen von der Telekom, aber wir müssen 80 Euro bezahlen, und der hat mir dann im Vertrauen gesagt und hat gemeint, das ist eingerichtet vom Staat, der überwacht es, und wenn da irgendjemand ist, dem das nicht passt, wenn du da irgendwas eingibst, über irgendwas was rausfinden willst oder so, dann erscheint eine weiße Seite, und wenn eine weiße Seite erscheint, bedeutet es eigentlich nicht, dass die Seite weiß ist, sondern eigentlich steht dort schon alles geschrieben, nur für dich ist es nicht einsehbar, und wenn du dann noch weitermachst und nochmal irgendwas eingibst, um der Sache nachzuhaken oder so, dann kloppen die dich raus. Und dann hat er gesagt, wir haben gerade in Freiburger Umgebung mal ganz viele solche Fälle, und sogar von einem Studenten oder was ist da sogar der Laptop kaputt gegangen davon. Der hat müssen einen neuen Laptop kaufen. Und seine ganzen Studienarbeiten sind am Arsch gewesen, wegen sowas. Das hat der von der Telekom mir dann im Vertrauen gesagt und hat gemeint, normal dürfte er mir das nicht sagen. Ja, so Sachen machen wir durch. Und das ist halt so. Das ist Freiburg und Umgebung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber die Leute sind verrückt. Sind Sie jetzt am Computer? Nee, bin ich nicht. Einen Moment. So. Okay. Google-Suchmaschine? Ach so, nee, geht jetzt gerade nicht, weil... Schaut gerade... Ah, kannst du das machen? Also geh mal Google. Ja. Ja, Und jetzt? Einfach nur Kriminalstaat eingeben. Jetzt gib nochmal kriminalstaat.de ein. Nein, nur Kriminalstaat. Nee, nur Kriminalstaat. Kommt was? Nee. Es werden keine Ergebnisse gefunden. Also Kriminalstaat sehe ich hier voll, die ganzen Seiten. K-R-I-M-I-N-A-L-S-T-A-A-T. Ja, hast du schon richtig eingegeben. Ja, ja. Mit Doppel-A. Mhm. Kommt nichts. Und bei dem anderen, eben bei diesem DE, da kommt dann, diese Seite ist gerade im Aufbau oder wird eingerichtet. Und unten drunter ein Bauarbeiterschild. Welche Suchmaschine haben Sie benutzt? Google. SE oder DE? Wie? Gucken Sie mal unter Google SE. Google.se. Google.se? Ja. Okay. Oben eingeben. Kannst du mal Google SE gucken? Okay. Ah, okay, ja, jetzt hat sich eine Seite aufgemacht. Diese Regierung duldet Folter. Ihr Bürgertelefon und dann kommt Ihre Telefonnummer, genau. Vorsicht vor der kriminellen CDU. Keine Straftäter. Mhm. Wie haben Sie die Webseite gefunden? Wie hast du es jetzt gefunden? Ich habe einfach kriminalstaat.de eingegeben. Okay. Ja, er hat es einfach nochmal eingegeben, kriminalstaat.de und dann ist es gekommen. Okay, jetzt haben wir das. Und dann klicken Sie auf oben rechts auf die 29. Oben rechts auf die 29 klicken. Ganz rechts außen. Okay. Haben Sie Lautsprecher an? Hast du Lautsprecher an? Ja. Sehen Sie etwas? Doch, jetzt langsam, oder? Das dauert lange. Ah ja, jetzt. Ja, haben Sie es gehört? Die Hauptseite können Sie wieder schließen. Die Hauptseite wieder schließen und die Seite drin lassen. Ah, die Hauptseite schließen und die Seite drin lassen. Okay. Ja, ja. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ja, sowas ist für mich nichts Neues. Hallo? Ja.